Deutschlandfunk, Medias Res. Das Thema Echokammern und Filterblasen wird überschätzt. Punkt. So lautet eine zentrale Erkenntnis einer Studie zum Thema Facebook und politische Meinungsbildung, die die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz rechtzeitig vor der Bundestagswahl gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien NRW vorgelegt hat. Professor Birgit Stark vom Institut für Publizistik der Gutenberg-Uni habe ich heute Nachmittag gefragt, als eine der Autorinnen, ob wir demnach alle aufatmen können. Facebook wird die Wahl nicht entscheiden? Ich würde mal sagen, es hängt von mehreren Faktoren ab und das muss man eben sehr differenziert betrachten. Dann sprechen wir über die Faktoren. Sie schreiben in der Studie unter anderem, und das ist natürlich für uns in den sogenannten etablierten Medien ein ganz gutes Signal, dass Facebook selten zur alleinigen Meinungsbildung verwendet wird. Ja, das ist, glaube ich, der erste wichtige Faktor, den man betrachten muss, nämlich die Zahl der politischen Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen und die wir Tag für Tag nutzen. Das heißt, unser sogenanntes Informationsrepertoire. Und wir haben in unserer Studie herausgefunden, dass eigentlich Facebook nicht die alleinige Quelle für politische Nachrichten ist. Facebook ist ja in seinem Newsfeed sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Und je nachdem, mit wem man sich verlinkt und welche Medienseiten man verlinkt, wie man sein Netzwerk aufbaut, seine Kontakte strickt, da gibt es ja sehr viele Unterschiede. Und je nachdem wird der Newsfeed auch unterschiedlich bestückt, sage ich jetzt mal. Das ist ein Punkt. Aber generell muss man einfach betrachten, die Zahl der Quellen und wie vielfältig diese Informationsquellen sind. Und da bestätigen wir auch andere Untersuchungen, dass unsere Nachrichtennutzung noch in Deutschland eigentlich sehr, sehr vielfältig ist. Und das heißt, dass traditionelle Medien, Internetquellen und Facebook eine Rolle spielen. Aber dass es so ein ganz ausgewogener Mix ist, sage ich mal, im Normalfall für die breite Bevölkerung. Wie hoch ist denn Ihren Erkenntnissen zufolge tatsächlich die Gefahr, dass Meinung oder sogar angebliche Fakten über dieses Netzwerk, in dem ja Informationen eine rasend schnelle Verbreitung erfahren, auch manipuliert werden? Stichwort Fake News ist natürlich eins, aber inwieweit kann man denn manipulieren über Facebook? Man kann manipulieren, wenn man sich das zum Ziel setzt, ganz klar, weil man kann zum Beispiel also Themen pushen, man kann Themen ganz bewusst setzen als Akteur, auch als politischer Akteur. Und man kann natürlich auch durch entsprechende Fake-Accounts, sage ich jetzt mal, bestimmte Meinungen pushen, indem man mit diesen Accounts Kommentare abgibt oder auch emotionale Kommentare abgibt und dadurch so ein ganz spezielles Meinungsklima schafft. Das kann man tun, ja. Und das trifft dann auch auf Resonanz und wird weiter verbreitet und dadurch vielleicht auch verstärkt? Das trifft sehr schnell auf Resonanz. Das ist ja das Problem. Das heißt, sobald solche Gerüchte in die Welt gesetzt werden, sind sie schon nun mal da und verbreiten sich auch rasend schnell und werden natürlich auch dadurch bestärkt, dass klassische Medien, traditionelle Medien solche Themen aufnehmen und dann das zu so einem Hype kommen kann, sage ich jetzt mal, oder einfach ganz schnell sich weiter verbreitet und dadurch so eine Spirale der Aufmerksamkeit empfängt, dadurch aber auch irgendwie schwer wieder aus der Welt geschafft werden kann, so ein Gerücht, sag ich ja. Was raten Sie dann uns als sogenanntem etablierten Medium? Nicht über jedes Stöckchen springen, das auf Facebook hingehalten wird? Zum Beispiel, ja. Wäre ein Rat von meiner Seite, kann ich nur unterstützen, weil es ist ja das Problem. Ich denke, man hat eigentlich als klassisches oder traditionelles Medienunternehmen doch ja mehr Wahlmöglichkeiten, man kann Themen auch bewusst ausgrenzen und kann versuchen, dass man eben nicht jedem Nachricht aufnimmt und so in diese Gerüchteküche was reingibt, sage ich jetzt mal, was dann irgendwie sehr schnell eine Dominanz erfährt, die man nicht mehr wegbekommt. Wobei dann natürlich manchmal der Vorwurf kommt, ihr verschweigt das bewusst. Klar kann kommen der Vorwurf, aber dem muss man sich dann vielleicht auch aussetzen und dem muss man vielleicht auch sagen, das ist ein Thema oder vielleicht ein Fakt, den ich erstmal prüfen muss. Also das gehört ja auch zur Verantwortung traditioneller Medienunternehmen zu sagen, ich gehe raus aus diesem Zyklus und ich versuche ganz bewusst was dagegen zu setzen. Welche Chancen oder welche Notwendigkeiten auch sehen Sie denn im Hinblick auf gesetzgeberische Maßnahmen, da bestimmte Dinge in den Griff zu bekommen, Netzdurchsetzungsgesetz beispielsweise? Ja, also das muss man erst mal abwarten. Das ist ja jetzt soweit quasi in Auftrag gegeben, aber die Umsetzung ist ja noch vieles unklar. Mhm. Aber das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, das ist ja Teil der Ergebnisse unserer Studie, die gezeigt hat, dass die Nutzer erwarten eigentlich, dass gegen Hasskommentare vorgegangen wird. Wahrscheinlich eine Unverschämtheit, Sie das jetzt zu fragen, nachdem Sie eine ganz umfangreiche Studie vorgelegt und sich lange mit der Materie befasst haben. Ich tue es trotzdem. Wie würden Sie sie ganz kurz zusammenfassen? Kein Grund zur Beunruhigung oder wachsam bleiben? Das kommt darauf an, aus welcher Sicht. Das sage ich nochmal ganz kurz, die Zielsetzung unserer Studie. Die war ganz klar, den Meinungsbildungsprozess ein bisschen auseinanderzunehmen, auf den einzelnen Stufen des Meinungsbildungsprozesses zu betrachten, was passiert da, um dann zum Beispiel sagen zu können, bei der Themenwahrnehmung, bei der Wissensvermittlung und bei der Meinungsvermittlung gibt es ganz unterschiedliche Wirkpotenziale. Und die wollten wir näher bestimmen, die wollten wir auch unterschiedlich bestimmen, nämlich auf den einzelnen Stufen. Und deshalb ist aus der Sicht unserer Studie eigentlich wichtig zu sagen, Einflusspotenzial ist gegeben, das ist ganz klar. Aber es differenziert sich unter bestimmten Voraussetzungen. Und das hat damit zu tun, inwieweit wirklich unser Informationsrepertoire vielfältig aufgebaut ist. Und es hat aber auch damit zu tun, wie das Netzwerk des Einzelnen auf Facebook aussieht. Und es hat aber auch damit zu tun, ja, wie bestimmte Themen, also jetzt in der allgemeinen Diskussion auch aufgenommen werden. Also das heißt, ein Meinungsbildungsprozess, den man nicht auf einen Wirkmechanismus vielleicht runterbrechen kann. Professor Birgit Stark, Uni Mainz, über Filterblasen und Echokammern.